Mal sehen, wer in diesem Sarg... Der Vampire halten durch das Gehörte. Doch niemand kam den Untoten zu Hilfe. Die Eichensplitter durchbohrten ihre Herzen, sie zerfielen zu Staub. So einfach so. Die hysterische Frau bringt man nur mit einer Ohrfeige zur Vernunft. Gespenst? Sie glauben doch wohl nicht wirklich an Gespenster. Oder doch? Gespenster! Gespenster!